Als Tredub gegen 11 nach Hause kommt und das ärmliche Wohnzimmer betritt, empfindet er einen jähen Schlag in die Magengrube. Da sitzt der dickliche Schnauzbärtige auf dem Stuhl vor der Kommode. Und Tredubs Frau Elise lehnt verheult an der Wand. Tja, Herr Tredub. Mein Name ist Perdutzke von der Kriminalpolizei. Sie waren das also, der mir in den letzten Tagen nachgelaufen ist. Oh, Max, wenn du was getan hast, dann sag's gleich, damit der Herr dich hier lässt. Dann kommen Sie mal mit, Herr Tredub. Ich muss Sie verhaften. Und warum? Warum? Überlegen Sie mal. Ich weiß nicht. Jeder stellt sich so dumm, wie er kann. Aber darüber reden wir morgen. Das sieht alles ganz anders aus, wenn man erst mal eine Nacht in der Zelle gesessen hat. Oh, Herr Perdutzki. Sorge dich nicht. Alles Unsinn. Aber geh morgen gleich zum Bürgermeister Gareis und sage ihm, dass ich verhaftet bin und ihn sprechen muss. Gareis. Was haben Sie denn mit dem Bürgermeister? Nicht vergessen, dann bin ich morgen Abend wieder bei dir. Na, wenn Sie sich mal nicht täuschen, da springt nun nicht einmal ein roter Bürgermeister fertig. Kommen Sie erst. Oh, Max, wie soll ich denn schlafen können? Oh, Max. Also, Elise, nicht vergessen. Im kleinen Zirkus Monte ist in dieser Nacht noch ein einziges Lebewesen an der Arbeit. Die Boa Constrictor beim Verdauen eines mageren Kaninchens. So wird sie einmal richtig satt. In den engen Pferchen und Buchten schlafen ihre Gefährten. Und vielleicht träumen sie von saftigen Früchten und von frischem Gras. Aber es gibt nur den Kehricht vom Gemüsemarkt. Und der Spitz muss sich selber durchschlagen. Es ist die Zeit der engen Gürtel. Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 1. Teil. Es spielten Bürgermeister Gareis, Dieter Mann, Lokalredakteur Stuff, Hilmar Eichhorn, Annoncenwerber Tredub, Jörg Schüttauf, Gerichtsvollzieher Kalübbe, Wolfgang Winkler, Thiel, Thomas Rudnick, Reimers, Günter Grabert, Peplo, Ulrich Voss, Wirt, Hinrich Köhn, Zirkusausrufer, Peter W. Bachmann, Elise Tredub, Susanne Barth, Henning Schimpke, Regierungspräsident Temporius, Jürgen Thormann, Staatssekretär Scholz, Peter Gröger, Staatssekretär Homberg, Lothar Blumhagen, Assessor Mayer, Christian Nickel, Pikbusch, Faktotum, Friedel Mare, Wenk, Karl-Heinz Koinski, Graf Bandeko, Manfred Kiedorf, Pattberg, Schriftleiter, Uwe Friedrichsen, Kriminalassistent Perdutzke, Paul Dolf Neiß, Erzähler, Otto Sander. In weiteren Rollen Juliane Barske und Manfred Zetsche. Dramaturgie Thomas Fritz, Trompete und Schlagzeug Bernd Bartels und Thomas Winkler, Schnitt Steffen Brosig, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Jürgen Lutzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997.